Ja, bei mir zu Gast heute Andreas von Reti. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ursprünglich sind Sie fokussiert auf Bereiche der Weltraumforschung, sowie als Buchautor, wie auch in Ihrer Funktion als Chefredakteur des Astronomie-Magazins Star Observers. Und Sie haben aber auch in den vergangenen Jahren immer mehr über Grenzphänomene berichtet und sehr viele Bücher zu diesem Themenkomplex geschrieben. Unter anderem sind Sie Autor des Bestsellers Geheimbasis Area 51 und dann noch viele weitere sehr interessante Bücher, wie zum Beispiel die Stargate-Verschwörung. Letztens hatten wir übrigens eine Sendung über das Stargate, beziehungsweise über die Erfahrungen eines Mediums, das sie damit hat. Streng geheim, die unsichtbare Macht, Skulls and Bones, Illuminaten und Geheimakte, Gizeh-Plateau, das ist ihr letztes Buch. Ja, nicht Und ganz. Das aha, ist schon wieder was Neues. es gibt schon was Das ist Neues, um ein ganz Gottes Willen. anderes Thema. Wie heißt das neue Buch? Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Das ist medizinisch das Handbuch der Krebsheilung. Ganz andere Ecke wieder. Aha. Ja, sehr, sehr spannend, kann ich nur sagen. Und sollten wir auf jeden Fall auch einmal was drüber machen, denke ich. Aber Ja, nicht uninteressant. ja, wenn ich mir Ihre Bücherliste so durchsehe, dann, wie gesagt, da gibt es da viele Sendungen. Und wir hatten ja schon mal eine, die ist jetzt eh vom Ankündiger aus verlinkt, und zwar Area 51. Auch sehr spannend. Und heute wird es auf keinen Fall weniger spannend, denn ich habe Ihr Buch jetzt vor ein paar Tagen erhalten, und das Buch heißt also Geheimakte Gizeh-Plateau. Und in dem werden doch einige sehr interessante Fragen aufgestellt. Und unter anderem geht es da eben auch um geheime Grabungen, die durchgeführt werden, und um alle möglichen Verschwörungstheorien und auch um diese ominöse Mauer. Und auf all das werden wir zu sprechen kommen. Im Chat brodelt es schon von Fragen. Jemand möchte wissen, ob es wirklich so ist, dass auch nach unten in eine Pyramide geht. Glaube ich jetzt da nicht, aber alles das können wir ja noch dann erörtern. Vielleicht steigen wir ein mit der Frage, wie sind Sie denn zu diesem Thema gekommen? Ja, eigentlich hat es mich schon lange natürlich interessiert. Ägypten war immer schon ein Thema, was mich interessiert hatte. Und zunächst denkt man natürlich auch, man legt sich auf bestimmte Bereiche fest. Wie Sie schon sagten, man hat mit der Weltraumforschung zu tun, kommt dann auch in den Bereich militärische Geheimhaltung. Aber sobald man auch in diesen Bereichen der Geheimhaltung ist und einem dann vielleicht ein paar Aspekte noch zusätzlich auffallen, dann ist es eben passiert, dann ist es geschehen. Müssen nur noch ein paar andere Faktoren dazukommen. Und ich hatte ja vor ein paar Jahren auch schon eben dieses schon erwähnte Stargate-Buch geschrieben. Und von daher also ist dann der Schritt nicht weit. Es war zwar damals auch in einer ganz anderen Vorgabe gemacht und es lässt einen aber dann natürlich auch nicht mehr los. Und es gab auch noch ein paar personelle Geschichten dabei, sodass man also dann schließlich ja schneller als man dachte, dort weitergemacht hat. Und Sie haben also selbst Ägypten besucht und haben dort auch also selbst vor Ort sich die Dinge angesehen. Wie war denn so Ihr erster Eindruck? Also war das ja das erste Mal, dass Sie am Gizeh-Plateau waren, oder waren Sie vorher schon mal dort? Immer wieder natürlich dort gewesen, in den letzten Jahren durch die Bucharbeit dann natürlich verstärkt, sehr oft länger dort gewesen, andere Dinge gesehen, eben das, was man gar nicht erwartet hätte. Und ja, erster Eindruck, natürlich wahrscheinlich, wie es jedem geht. Man kommt dorthin und ist überwältigt, einfach überwältigt, sprachlos. Man steht da, man steht vor den Pyramiden vom Sphinx, man wird immer kleiner eigentlich, weil das einfach so gigantisch ist und so rätselhaft. Man sucht händeringend nach Erklärungen. Und es ist kurios natürlich, weil zum anderen man befasst sich mit dem Weltraum, mit den größten Dingen, die es gibt, Galaxien. Und es ist trotzdem, auch wenn man das selber natürlich auch gesehen hat, ich meine, vom Beobachterischen her, man sieht natürlich Galaxien, man sieht diese Nebel, die riesigen Planeten, was auch immer im All. Das ist allerdings trotzdem nie so direkt. Es ist einfach nicht greifbar, begreifbar schon gar nicht. Und wenn man dann nach Ägypten kommt, dann steht man dort und denkt sich, Mensch, eigentlich dürfte es die Pyramiden gar nicht geben. Das ist so unwahrscheinlich. Ja, das war auch mein. Also zum ersten Mal dort war ich 12 Jahre und weiß nicht, da kann ich mich nicht mehr so genau daran erinnern, außer dass es ziemlich heiß war und ich schon irgendwie verwundert war. Aber vor allem ungefähr 5, 6 Jahren war ich wieder dort und man steht da und es ist unwirklich ein bisschen. Also man fasst es eigentlich gar nicht wirklich. Ich habe heute wieder, wie ich ein bisschen in einem Buch geblättert habe, mich versucht dort zurückzuerinnern, und weil man da wirklich vor 140 Meter, glaube ich, hoch ist, die Ja, Cheops-Pyramide, wenn man knapp. also da davor steht und sich vorstellt, wie da Zehntausende arme Ägypter Steine herkamen, dann ist man schon sehr verwundert, ne? Ja, auf jeden Fall. Man ringt, wie gesagt, nach Erklärungen und ich glaube, es geht also natürlich allen so. Nicht umsonst sind sie einfach wirklich gigantische Rätsel. Vielleicht, ja, die Gretchenfrage. Wer glauben Sie, hat denn diese Bauwerke erbaut? Das ist natürlich eine Frage, die man sich von Anfang an stellt und wahrscheinlich bis zum bitteren Ende und keine wirkliche Antwort darauf bekommt. Es ist klar, es wurde natürlich von Seiten der etablierten Archäologie dort auch sehr viel gefunden, was deutlich zeigt, dass da also genügend Menschen im Spiel waren und dass dort wirklich die Ägypter ihre Arbeitersiedlung, das ist ja alles nur ausgegraben worden, dass die da eben wirklich sehr, sehr intensiv über viele Jahre hinweg tätig waren. Trotzdem, die angegebenen Zeiträume sind ja relativ kurz und man fragt sich, wie soll es funktioniert haben. Ingenieure, Bauingenieure, die das nachgerechnet haben und zwar unter der Prämisse, dass das also jetzt mit moderner Technik läuft, mit Kran, mit Hubschrauber, mit Lasereinmessung, mit allem möglichen, kommen auf ungefähr 17 Jahre Bauzeit unter heutigen Bedingungen. Da fragt man sich natürlich schon, wenn es dann heißt, das in 20 Jahren gebaut, wie soll das damals geschehen sein und wer hat das gemacht? Das Wer wird dann natürlich eine immer stärkere Frage. Dann ist natürlich aber auch die Frage, die vielleicht dann eher ja, seltener schon gestellt wird, war es wirklich jetzt ein einziger Bauprozess oder wie sieht es da mit den Überlieferungen aus? Wir haben auf jeden Fall Jahrtausende dazwischen, das macht die Sache nebulös auf jeden Fall. Und das vielleicht wirklich schon, dafür gibt es nämlich Hinweise, dass also da wirklich schon vor Jahrtausende alte Monumente unter den Pyramiden liegen. Also direkt darauf wurden dann offenbar erst die heute sichtbaren Pyramiden draufgebaut. Also zumindest der Geologe Robert Hoch hat diese Beobachtungen gemacht, rein eben aus geologischer Arbeit heraus, tief im Inneren der Pyramide eben bearbeitetes Material, künstlich also, das natürlich aber Stein darstellt, also ursprünglich schon aus der Natur stammt, aber eben künstlich bearbeitet wurde. Andererseits aber Erosionsspuren zeigt, also die darauf hinweisen, dass die Jahrtausende ausgesetzt waren der Umgebung, bis dann erst wirklich die Pyramiden drauf gebaut worden sind. Also es kann sein, dass das vielleicht nur ein weiterer Prozess gewesen ist, ein späterer Bauprozess, aber dass es ganz ursprüngliche Monumente waren. Im Chat ist die Frage schon gestellt worden, natürlich, viele vermuten natürlich, dass der Ursprung, Sie haben jetzt selbst gesagt, dass es unter Umständen ein längerer Prozess war, dass das nicht in einem also erbaut wurde und dass also auch ja da Schichten um Schichten von Kulturen eigentlich ihre Monumente hinterlassen haben. Mhm. Und viele Menschen vermuten natürlich auch Edgar Cayce, der schlafende Prophet, über den wir heute auch noch sprechen werden, vermuten natürlich, dass da von außen der Anstoß gegeben wurde oder vielleicht überhaupt Besucher diese Monumente oder die Ursprünge hinterlassen haben. Ist das eine völlig verrückte Idee oder? Also ja, verrückt klingt es natürlich allemal. Also, okay. Wenn man damit konfrontiert wird, würde man natürlich sagen, es ist absolut verrückt. Und dann andererseits wieder, warum sollte man diese Dinge nicht ernsthaft erwägen? Wenn jetzt die Frage geht ja auch ein bisschen in die Richtung, könnten es vielleicht wirklich von außen irgendwelche Kräfte gewesen sein? Ich meine, wir könnten einerseits natürlich davon sprechen, Atlantiden zum Beispiel, diese Geschichte, andererseits kann man davon sprechen, waren es jetzt vielleicht Außerirdische, die da zumindest beigetragen haben dazu. Es könnte ja natürlich auch eine Hochkultur auf der Erde gegeben haben. Ja, eben. Von der wir nichts wissen, ne? Eben. Also da scheiden sich natürlich die Geister massiv und nicht umsonst gibt es da so eifrigste Diskussionen. Wird sehr problematisch sein, die Beweisfindung ist ein Riesenproblem. Aber ich würde halt sagen, es gibt ja noch einen Unterschied zwischen unbewiesen und widerlegt. Und solange einfach die Faktenlage nicht ausreichend ist, muss man manches erwägen oder sollte man es zumindest tun, was man a priori ausschließt, das ist in dem Moment auch passé und ist jenseits der Diskussion und vorbei. Nur, ich meine, das sind die alten Beispiele, genau die gleichen Geschichten, wenn man gesagt hat, ist ja auch noch gar nicht so lange her, ne, lassen wir es 150 Jahre, dass dann eben noch die Rede davon war, es können ja eigentlich keine Steine vom Himmel fallen. Aber Meteorite sind nun mal bekannt, es gibt es nun und die Dinger fallen halt vom Himmel. Es hieß aber immer, ja, Steine können nicht vom Himmel fallen, es gibt keine Steine im Himmel und deswegen wurden dann geologische Sammlungen da ausgeräumt, man hat wertvollste Stücke rausgeschmissen. Und so ungefähr ist es hier auch, wenn wir schauen in der SETI-Forschung zum Beispiel, die Suche nach extraterrestrischer Intelligenz. Kam auch, übrigens in den News vor, Entschuldigung, es gab da wieder jetzt angeblich ein Signal, das sie empfangen hätten, aber es wird natürlich vom Seth Sostash, ich glaube, das heißt der Mann, heftig dementiert. Sicherlich auch immer ein Problem. Das muss ja sehr, sehr gründlich analysiert werden. Es wird ja auch von Wissenschaft gefordert, dass das Signal dann nochmal untersucht und auch reproduzierbar ist. In dem Fall war es absolut eindeutig und Sostash weiß davon gar nichts. Also da ist es, ja, aber egal. Ja, sicher. Ne? Das sind natürlich Geschichten, da gab es auch immer wieder solche Sachen. Ja. Immer wieder. Und wird es auch immer geben. Und man will sich da natürlich auch nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Aus dem Fenster lehnen. Nur, wie gesagt, also auch wenn wir uns mal die Ansichten von SETI-Forschern anschauen, der vor etlichen Jahren verstorbene Michael D. Papagiannis hat zum Beispiel gesagt, wir würden für zukünftige Generationen eher dumm ausschauen, wenn wir fortgesetzt nach Signalen von fremden Sternen suchen würden und die Antwort direkt hier in unserem Sonnensystem zu finden ist. Also er meinte damit, dass man natürlich nach irgendwelchen Radiobotschaften sucht mit der konventionellen SETI-Forschung, die am Anfang ja auch höchst umstritten war, hat man ja alles für Mumpitz gehalten. Die wurden ja absolut belächelt, diese Astronomen, die das damals gemacht haben. Und es waren ja auch ausgebildete Wissenschaftler. Und heute sieht das schon etwas anders aus, auch wenn man noch offiziell nichts vorliegen hat. Aber was Papagiannis meinte, war eben, es könnte ja sein, dass sich diese Zivilisation im Sonnensystem schon lange aufhalten, dass die zwischen Mars und Jupiter im Asteroidengürtel irgendwie stationiert sind. Es ist zumindest eine Möglichkeit. Könnte sein, heißt ja nicht, dass es so ist, ist überhaupt kein Beweis. Aber ich sage nur, allein aufgrund solcher Überlegungen sollte man halt manches zumindest ernsthaft erwägen und nicht gleich der Lächerlichkeit preisgeben, weil wir nur halt nicht auf dem Stand der Dinge sind und nicht Bescheid wissen. Es ist denkbar, viele Wissenschaftler haben schon darüber nachgedacht, dass die eigentlich das ganze galaktische System schon durchsiedelt haben müssten. Und für einige war das sogar ein Grund zu sagen, ja, weil wir hier noch keine Hinweise darauf haben, dass sie da waren, sind wir die Einzigen in der Galaxis, weil sonst wäre es ja längst geschehen. Ja, aber das ist eine verrückte Diskussion, aber die führt uns ein bisschen weit weg jetzt. Bevor wir jetzt zu weit abschweifen, jetzt gleich schon. Ich meine, Richard Hoagland, den Sie auch übrigens in Ihrem Buch erwähnen, wie ich gelesen habe, also der auch da, ja. Dieses Video, dieses sehr spannende, über das wir noch sprechen werden. Wir haben auch übrigens Bildmaterial, das ich online gestellt habe. Ich weiß nicht, ob Sie vor dem Computer sitzen, vielleicht können Sie das dann, wenn es passt, darauf hinweisen. Das ist also der Link von der Startseite aus, Bildmaterial zur Sendung. Mhm. Aber Richard Hoagland... Entschuldigung, wenn ich nochmal kurz unterbreche. Sie meinten das Material hier auch, die Abbildungen, die ich Ihnen... Die Sie mir geschickt haben, genau. Die habe ich online gestellt. Ja. Die habe ich mir mal ausgedruckt. Dass ich dann okay, wunderbar. Also weisen Sie dann einfach darauf hin, wenn es soweit ist. Nur kurz eben, also weil Sie angedeutet haben, es gibt ja sehr viele, die so nach diesen Spuren vergeblich suchen. Ich meine, Leute wie Richard Hoagland und viele andere haben diese Spuren angeblich schon lange gefunden. Übrigens am 8. August möchte Richard Hoagland ein absolut überzeugendes Bild der Öffentlichkeit vorstellen, das also ziemlich eindeutig belegen soll, dass am Mars künstliche Strukturen existieren. Mhm. Und somit wäre man dann eh wieder, würde sich der Kreis schließen, denn also die Strukturen zum Beispiel, die man in der Sidonia-Region entdeckt hat, sind pyramidal, sind sphinxisch, sage ich mal. Also, und ja, also mit Pfingst, das Gesicht gibt also eine Theorie, dass es auf der einen Seite eine Katze und auf der anderen Seite ein menschliches Gesicht ist. Mit dem Bildmaterial, das man hat, natürlich nicht wirklich zu beweisen, aber auch nicht zu widerlegen. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Auf jeden Fall. Ja. Natürlich, es heißt auch weitermachen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nun zurück zur Erde und zurück zu den Pyramiden. Und gut, also... Wir wissen es nicht, wer sie gebaut hat, und wir wissen auch nicht, warum sie gebaut wurden. Wir wissen nicht einmal, wann sie gebaut wurden. Ist das richtig? Es ist grundsätzlich richtig. Ja. Wir wissen, dass zum Beispiel die Sphinx über 10.000 Jahre alt ist. Wie viele? Also das wissen wir nicht, aber das vermuten viele. Offiziell ist sie, glaube ich, 4.000 Jahre alt. Wie auch immer. Ja, die Ägyptologen sind natürlich keine Freunde von diesen Zahlen von 10.000 Jahren, 12.000 Jahren. Ja, aber natürlich. Das sind ganz gute Hinweise. Ja, genau. Also Sahih Hawass zum Beispiel, also möchte die Geschichte auf keinen Fall umschreiben, wie sie auch am Schlusswort ihres Buches sagen. Naja, aber wenn sie nun einmal nicht stimmt, was machen wir dann, ne? Frage ich mich. Das ist genau der Knackpunkt. Man muss ja dann dort angreifen und dann den Hebel anlegen und sagen, gut, dann, wenn hier Widersprüche auftreten, und man sieht das ja an allen, ich meine, es ist auch bei der Altersfrage der Pyramiden, es geht ja schon los mit den Radiokarbon-Datierungen, auch wenn das Verfahren an sich jetzt auch nicht 100% zuverlässig ist, aber es war schon in den 80er Jahren gab es Untersuchungen, die haben also, es waren eine ganze Menge an Untersuchungen am Pyramidenmaterial, da hat man Kohlereste gefunden, das kommt noch aus der Herstellung von dem Pyramidenmörtel, und da hat man organisches Material drin. Das war das Einzige, womit man eigentlich ein bisschen eine Möglichkeit hatte, ans Alter heranzukommen, weil dass die Steine natürlich Millionen Jahre alt sind, das ist klar, aber in dem Moment, in dem man organisches Material hat, kann man da ja mit der C14-Methode arbeiten. Und da hat man auch festgestellt, 374 Jahre war also ungefähr alles, was rauskam, immer älter, als man gedacht hatte. 374 Jahre ist natürlich jetzt keine 10.000 Jahre, aber es zeigt schon, in welche Richtung es geht. Vor allem, weil über die Zeit gibt es ja Schwankungen in dieser Methode. Ja. Und vor allem wird also dieser radioaktive Kohlenstoff ja auch angereichert. Also der Kohlenstoff mit diesem Isotop angereichert über die Zeit, gerade im Zeitalter der Industrialisierung. Und Pyramiden haben ja schon von Kairo eine ganze Menge natürlich da abgekriegt an verschmutzter Luft. Und da müsste das eigentlich ein jüngeres Alter vortäuschen. Ja. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Also es geht schon mal so, wir sind die Richtung sehr alt. Und dann hat man auf dem Plateau eine ganze Menge anderer Dinge gefunden, die zeigen, dass es wirklich noch viel, viel weiter zurückgeht. Ja, genau, also das Alter ist eine Kontroverse, aber also ich persönlich glaube auch, dass sie viel älter sind oder Teile davon viel älter sind, als man das in der Schule lernt. Marcel Geiger schreibt da recht interessant, woher weiß er, redet denn, dass das geheim geforscht wird, wenn es doch geheim ist, stützt er sich dabei auf Gerüchte. Dazu kommen wir dann später noch. Vorher jetzt aber noch, was wird denn da so alles erforscht, geheim oder nicht geheim? Und ich meine jetzt vor allem diese ganzen Kammern, unterirdische Gänge, die Hallen der Aufzeichnungen, die man vermutet, die von Edgar Cayce geweissagt wurden quasi und von anderen. Aber was hat man denn alles an Dingen schon entdeckt und was vermutet man noch, dass also in Gizeh unter dem Sand schlummert? Also gleich mal zur letzten Frage. Es ist ja so, dass auch Dr. Hawass so sagt, wir haben mit ihm persönlich gesprochen, sagt auch, es sind 30% vielleicht gerade, die man gefunden hat, also 70% liegen noch unter dem Sand. Und auch was eine Grabkammer noch betrifft, Grabkammer des Cheops, er hat explizit gesagt, dass also die Entdeckung der echten Grabkammer des Cheops, also nicht das, was man als Königskammer jetzt bezeichnet, sondern die Entdeckung der echten Grabkammer des Cheops, dass die bald bevorsteht, dass man die bald finden wird, diese Kammer. Und natürlich fragt man sich dann auch, wenn er so etwas sagt, ja, was bald? Das bedeutet ja, dass man da schon irgendwelche Hinweise hat, aber an diese Information ist eben nicht ranzukommen. Und auch gab es also immer wieder Äußerungen so hinter vorgehaltener Hand während der Gespräche auf dem Plateau, dort ja Kontakte zu Ägyptologen, und die sind auch vorsichtig mit dem, was sie sagen, aber war auch immer wieder die Rede davon, dass also ein wirklich sensationeller Fund bevorsteht, und das deutet ja schließlich auch darauf hin, dass man schon mehr weiß. Beobachtungen oder Messungen, das hat ja eine lange Geschichte, dass man schon Hinweise gefunden hat, sei es jetzt in der großen Pyramide oder sei es beim Sphinx, auf solche noch verborgenen Kammern im System. Und wo vermutet man die jetzt überall? Also in der großen Pyramide gab es natürlich immer wieder solche Geschichten, dass man Hinweise durch Messungen gefunden hat, also zum Beispiel durch mikrogravimetrische Messungen, wo man kleine Anomalien herausfindet. Es waren gerade vor einigen Jahren hat man dann auch wieder in dem Zugang zur Königinkammer hinter der Westwand eine längliche Anomalie gefunden, die darauf hindeutet, dass dort eben ein Schacht noch sich befindet, ein Unbekannter. Es gab weitere Beobachtungen unter dem Zugang zur Königinkammer. Es sind zwei französische Amateurarchäologen gewesen, die zunächst eben auch Hinweise gefunden hatten und die auch festgestellt hatten, dass wohl da einige Platten in der Königinkammer am Boden bewegt worden sind, worüber auch nie berichtet worden ist. Und sie vermuten, dass unter der Königinkammer an einer ja auch von der Geometrie her sehr interessanten Stelle in der Pyramide, sozusagen im Herzen der Pyramide, da wirklich sich auch die eigentliche Begräbnisstätte desjenigen befindet, der eben in der Pyramide bestattet wurde. Das ist ja immer die Rede von Cheops. Jetzt ist da natürlich wieder die Frage, ja, wenn die Pyramiden schon länger existiert haben, ist nun da wirklich Cheops begraben? Jedenfalls, es gab dann auch schon früher Berichte, dass also auch noch oberhalb der Königskammer sich entsprechende Geheimkammern befinden. Das ist ja auch ein Bereich, der noch kaum irgendwie weiter ergründet ist. Es gab allerdings in diesen Regionen im Kavilja-Schacht auch vor nicht langer Zeit bei nächtlichen Aktivitäten festgestellten Grabungen, die stattfinden. Dort hat man einen Schacht erweitert, der schon vor langer Zeit getrieben worden ist und man hat Material rausbefördert und es gab dazu auch keine weiteren Informationen. Es gibt dann auch, wenn man von der großen Galerie, dieser fantastischen Anlage, dann zur Königskammer weitergeht, da gibt es so einen Kragstein und da wurde auch schon vor längerer Zeit berichtet, dass sich offenbar hinter diesem Kragstein der Zugang zu einem völlig eigenständigen Kammersystem befindet. Und man hat dann auch weitere Messungen gemacht, die interessanterweise in den Bereich unter den Kragstein führen und in etwa 7,5 Meter Tiefe auf einen Hohlraum hindeuten. Und so geht es also munter weiter. Man hat also eine ganze Reihe von sehr interessanten Beobachtungen diesbezüglich gemacht und Messungen. Nur ist es natürlich auch ein Problem, das weiter zu erkunden. Man kann nicht ständig eine Erlaubnis geben, das ist ja auch völlig verständlich, dass dann wieder irgendwelche Löcher gebohrt werden. Und dass man dann wieder einen Schaden zufügt. Die Pyramide hat ja schon so manches abbekommen. Da wurde wirklich radikal teils gearbeitet und mit Sprengungen, die Paring und Weiss in den 1830er Jahren, da wirklich also radikal gehaust. Und es ist natürlich schon lange vorbei, diese Zeit, aber auch heute will man natürlich vermeiden, dass irgendwelche Bohrungen gemacht werden. Und man hat aber doch trotzdem auch diese französischen Untersucher, die haben also trotzdem auch durch Bohrungen, durch Messungen festgestellt, dass eben, das war so ein überraschendes Ergebnis, in einem Hohlraum, man hat mehrere solche Hohlräume noch gefunden, sich feiner Sand befindet. Da war natürlich auch die Frage, wozu hat man solche Räume gebaut in der Pyramide, mit Sand gefüllt. Und man vermutet also, dass das im Kontext steht mit einer Absicherung gegen Erdbeben zur Stabilisierung, also der ganzen so unheimlich schweren Struktur. Dieser Sand, weil ich das gerade gelesen habe, auch in Ihrem Buch, ja. Der stammt ja nicht aus der Gegend, den haben Sie ja von irgendwo her gekarrt. Das ist das Witzige. Dann würde man sagen, ja verflixt nochmal, da rundherum ist doch massenweise Sand. Da wird man doch nicht sich die Mühe machen, dann irgendeinen von ganz woanders her Sand zu holen. Und ist also auch ein Rätsel, wobei man sich dann natürlich wieder fragen muss, ja, wann ist das Ganze entstanden und wie waren da die Gegebenheiten? Also Rätsel über Rätsel, wie man schaut. Und es ist durchaus auch möglich, wenn man also in die Große, in die Königskammer dann hineinkommt. Da befindet sich ja in der Westecke dieser riesige Sarkophag. Und wenn man dann, die ist ja sonst leer, manche erwarten da so einen prunkvoll ausgestatteten Raum zu finden und sind dann sogar enttäuscht, wenn sie reinkommen und sehen einfach, sind ganz glatte Wände. Aber sich das mal anzusehen, natürlich auch, wie diese tonnenschweren Blöcke gefügt sind, das ist einfach, also aus der persönlichen Erfahrung heraus, das ist der reinste Wahnsinn. Und dann findet man aber trotzdem in der Westecke unten einen Stein, der davon abweicht. Ganz merkwürdig, da sieht man die Fugen. Und da könnte sich dahinter ein Geheimnis verbergen. Der Witz ist also, dass diese Fugen auch noch zueinander in einem genauen Verhältnis stehen. Im Verhältnis 1 zu 2 zu 4. Das ist ganz genau aufeinander abgestimmt, die Dicke dieser Fugen. Es ist wirklich, jedes kleinste Detail ist da ganz exakt durchdacht, hat eine Bedeutung. Und man fragt sich dann natürlich, was ist dahinter? Also dran gearbeitet wurde offenbar nicht. Alles unversehrt aus, aber da könnte es vielleicht in ein zweites Gangsystem gehen. Ja, und man vermutet sehr viele Gangsysteme. Ne? Also man vermutet ja auch Verbindungstunnel zwischen der Sphinx und ich glaube jetzt der Chephren-Pyramide, oder? Eigentlich geht man davon aus, dass alles miteinander verbunden ist. Okay. Ja, bleiben wir bei der Sphinx vielleicht. Edgar Cayce und andere in den 30ern, interessanterweise zeitgleich mehr oder weniger, also vielleicht haben sie voneinander abgeschrieben, vielleicht war es wirklich eine Eingebung, die da beide oder mehrere hatten. Jedenfalls Edgar Cayce war, glaube ich, der Erste, der über die Halle der Aufzeichnungen geschrieben hat, die sich unter der rechten Pranke der Sphinx befinden soll. Nun hat man aber in den 80ern und 90ern eine Reihe von Messungen gemacht. Da kam auch das SRI dazu, weil gerade jemand im Chat die Frage stellt, wer denn in Gizeh geforscht hat. Auf das möchte ich auf jeden Fall noch eingehen. Aber vorher vielleicht noch. Die Dinge, die man da gefunden hat, also teilweise mit Ground Penetrating Radar, also Untergrundradar und dann auch mit Gravitationsmessungen, also wo man, glaube ich, das in Vibration bringt und diese Muster dann auswertet. Ich meine, so ähnlich funktioniert das, hat man ja einige Hohlräume entdeckt und die decken sich ja mit dem, was Casey vorhergesagt hat. Es gab mehrere Gruppen, die da so Untersuchungen gemacht hatten. Das betrifft ja auch diesen interessanten Osiris-Schacht, wie er jetzt genannt wird, wo es in drei Etappen mit drei Etagen runtergeht, bis zu so einem Sarkophag, einem dunklen Sarkophag im Wasser, der von vier Säulen umgeben ist. Und da hat man auch diese Methode eben angesetzt und ist dann also schließlich auf einen unterirdischen Raum gestoßen, auf einen Hohlraum. Und von dort dann auch noch durch weitere Messungen hat man so eine Passage, zumindest die Information so interpretiert, die Daten so interpretiert, dass dann eine Passage weitergeht. Und das scheint also alles wirklich so zu sein, dass es in die Richtung des Sphinx auch geht und dass da so eine Verbindung besteht. Und man sieht ja auch, es ist vor allem das erste Level bei etwa 30 Meter Tiefe. Kommt immer wieder vor. Also überall, wo man sich aufhält und wenn man Messungen macht, wenn man das Ganze genau anschaut, dann sieht man, dass das also auf große Strecken noch genau aufeinander ausgerichtet ist. Dass das nicht irgendwie so angelegt ist, dass man dann sagt, naja, das eine hat wohl doch mit dem anderen nicht viel zu tun. Und das ist also eine Konstante eigentlich, dass man immer wieder auf diese Tiefen kommt. Es ist ja sowieso erstmal eine Riesenüberraschung. Man spricht vom Gizeh-Plateau. Und denkt dann, gut, das ist eine Ebene, auf der stehen die Pyramiden, da ist noch der Sphinx und das ist es, das war's. Und dann aber bekommt man Stück für Stück mit, da geht es ja auch in die Tiefe, das sind also riesige Systeme und Gräberfelder natürlich und dann gibt es Schächte, Vertikalschächte, die in die Tiefe führen. Vielleicht kommen wir ja dann darauf noch zurück, ist ja auch eigentlich ein wesentlicher Aspekt. Auch des Buches natürlich, was diese Dinge betrifft. Ja, bleiben wir gleich dabei. Also Sollen wir gleich dabei bleiben? Gizeh ist, also ich kann nur bestätigen, ein riesiges Areal. Ich habe dort schon Tage verbracht und bin da rumgeirrt in der Hitze. Und da sind überall diese riesigen Mauern, wo also Steine fugenlos aneinander gefügt sind. Vergleich wird immer gezogen, also wie mit dem Laser durch Butter geschnitten und so weiter und so fort. Und also ja, kann ich nur bestätigen, Gizeh besteht bei weitem nicht nur aus der Sphinx und den drei Pyramiden. Das ist also ein riesiges Areal und man vermutet eben auch unterirdisch einiges an Verborgenen. Das ist fast genauso rätselhaft wie das oben, wie das, was wir sehen. Da haben wir ja eigentlich auch so diese alten Gesetze, wie sie so immer wieder genannt werden, diese hermetischen Gesetze, wie oben so auch unten, wie unten so auch oben. Und es geht ja jetzt fast schon auch in die Richtung dieser Frage, glaube ich, die eingangs gestellt Ja, worden genau, ist, ne? denn die Pyramide, ich habe jetzt auch gerade dran gedacht. Ne, aber vielleicht kurz, Genau. haben Sie davon irgendwas einmal gehört, dass also die Pyramiden quasi symmetrisch sein sollen und solche, das nennt man dann glaube ich Oktaeder oder so? Also, dass man sie praktisch als Oktaeder betrachten Ja. könnte, wo ja, die dann sozusagen nach unten gespiegelt sind in die Erde hinein oder in das Kalksteinplateau hinein. Ja. Davon hat man natürlich schon mehrere Aussagen, darüber mehrere Aussagen gehört. Es ist natürlich so, dass im Grunde genommen ist es ja nicht nötig, dass man dann nach unten, dass man praktisch beim Pyramidenbau erstmal alles ausgehoben hat, so ein Trichter, ein Pyramidentrichter, und dann dort das Ganze wieder aufgefüllt und dort vielleicht dann spiegelsymmetrisch Kammern untergebracht hat. Wäre also relativ unsinnig. Nur an sich macht natürlich die Frage macht auf jeden Fall Sinn, weil es geht ja nach unten. Ja. Es ist auch in der Pyramide ja so. Allein wenn man diesen absteigenden Schacht nimmt, der so von der Flanke, von der Pyramidenfläche, von der Außenfläche, vom eigentlichen Haupteingang der Pyramide auf der Nordseite, dann im 26-Grad-Winkel 100 Meter in die Tiefe führt. Und dann unter sticht ja durch das Level, das Grundlevel durch und geht dann noch etwa 30 Meter, da haben wir die wieder eben, in diese unterirdische, sogenannte unvollendete Kammer, wo wir auf einige Rätsel gestoßen sind. Also mein Kollege der Manuel Strapatin und ich zusammen, wir waren ja öfters dann zusammen in Ägypten und haben da so versucht, eben gemeinsam herauszufinden, was da verdeckt wird. Und wir waren also unten gewesen, mehrfach, und sicherlich kommen wir dann jetzt auch bald auf diese Geheimnisse da unten. Aber jedenfalls ist die Struktur natürlich nicht zu Ende, dort wo das Pyramidenplateau liegt, sondern es geht wirklich in unterirdische Bereiche hinein, wo auch komplexere Anlagen sich befinden, und das eben nicht nur in der Pyramide. Also natürlich Hinweise auf sogar Säulenhallen, wie berichtet wird in den 30er Jahren schon auch. Auch von den Griechen schon, die haben ja schon von riesigen unterirdischen Anlagen auch gesprochen, oder? Bitte? Die Griechen haben ja auch schon von unterirdischen Anlagen gesprochen. Ja, natürlich, es gab aus alten Zeiten schon, auch in anderen Regionen, also nicht nur auf dem Gizeh-Plateau, wirklich Labyrinthe, also das waren wirklich verrückte Geschichten, die da Herodot hat ja auch über dieses Labyrinth berichtet, Moerissee, 1500 Räume oberhalb, 1500 Räume unterhalb, wobei er... 1500 Räume? Bitte? 1500 Räume? Ja, ja. Aber nichts dergleichen wurde bis jetzt entdeckt, zumindest hat man nie davon gehört. Ja, das ist das. Es ist vieles natürlich auch kaputt gegangen, ganz sicherlich, und auch vernichtet worden, sicher. Ich meine, berichtet zumindest, dass also entlang dieses Sees auch sich da Labyrinthe befunden haben, und er sagt, dass er selber nur die oberen Räume gesehen hat, er durfte nicht runter, die Priester hätten das also ihm absolut verboten, dass er da irgendwie runtergeht, und hätte es vielleicht auch physisch nicht geschafft, also er hat ja auch schon was angedeutet von so einem Schacht, der zu dem Grab des Cheops eben führt, und hat das eigentlich ziemlich genau beschrieben, nur dass er auch dort nicht absteigen konnte. Das war also für ihn nicht möglich. Nur es gibt also vieles, wo man sieht, das geht sehr weit in die Tiefe, und wir hatten dann auch in der Wüste draußen ganz, ganz verrückte Beobachtungen gemacht, wo man sich dann wirklich fragt, ja, warum wird das eigentlich nicht publiziert? Warum gibt es da keine Veröffentlichung, warum wissen nicht einmal Ägyptologen, die dort auf dem Gizeh-Plateau tätig sind, von diesen Dingen? Wir haben in einer Nacht- und Nebelaktion einen Ägyptologen mitgenommen, der sich zuerst wirklich gesträubt hatte und einfach auch Angst hatte um seine Karriere, wenn das herauskommt, um Gottes Willen, was wird mir passieren? Arbeitet zwar tagtäglich dort am Plateau, aber hat also praktisch dann auch wirklich keine weiteren Befugnisse, und wir sind dann also nach langer Überredungsarbeit, weil wir wussten, wie wichtig das ist, und wir wollten auch fachliche Verstärkung dabei haben und die Meinung hören, und dann sind wir dann da rausgeritten und haben uns das Ganze zusammen mit dieser Person noch einmal angeschaut, und die war also hin und weg natürlich, und mir ist das fast peinlich, dass ich das nicht weiß. Ich arbeite hier täglich, und das ist ja unglaublich und rätselhaft, und da muss man wirklich aufpassen, weil das ist eigentlich auch, muss man sagen, es ist ja gefährlich, es ist auch ein Labyrinth, und man kommt dann in einen Untergrundbereich, wo man plötzlich hinter einer Tür, nichts ahnend, öffnet sich da so ein Schlund, der 60 Meter in die Tiefe geht, und das sind nicht irgendwelche unbehauenen Schächte, sondern das sind wirklich ganz genau glatte Wände, ganz gerade führt das nach unten. Da gibt es ja auch keinen drin. Also ich meine, es ist unfassbar. Ja, also das heißt, angelegt wurde. Es gibt, also Sie selbst haben, wie Sie jetzt gerade schildern, das finde ich ganz erstaunlich, da also unterirdische Anlagen gesehen, beziehungsweise die Eingänge dazu, auf diesem Areal, das ja Kilometer groß ist, ja. Von denen also Archäologen, die in Gizeh arbeiten, selbst nichts wussten. Ja. Ja. Und diese sind völlig unerforscht? Oder ich meine, haben Sie euch selbst die Gelegenheit am Schopf gepackt? Ich meine, Sie haben gerade gesagt, dass es ein bisschen gefährlich ist, aber haben Sie sich das ein bisschen genauer angesehen? Oder? Soweit es möglich war, natürlich schon. Wir waren immer wieder dort draußen gewesen, auch in der Dunkelheit. Und man muss ja auch ein bisschen Low Profile fahren, wenn es geht. Es ist so, dass wir natürlich versucht haben, dazu auch einiges herauszufinden. Das kann man nur Stück für Stück natürlich machen. Und es ist so, dass diese Anlagen ja auch weitläufig sind. Man tastet sich halt eben vor und muss erst einmal Grundsätzliches versuchen herauszufinden. Wir waren aber schon überrascht, dass eben auch diese Person, die dabei war, eine Fachkraft, uns dann bestätigt hat, dass zum einen darüber nichts bekannt ist und auch keine Publikation bekannt sei. Und zum anderen gab es aber natürlich schon Hinweise, es ist ja jetzt von uns keine Neuentdeckung, um Gottes Willen. Wir haben das selber auch gesehen, es gibt Bereiche, die bereits bearbeitet worden sind, auch von Archäologen. Es gibt keine aktuellen, offiziellen Tätigkeiten an diesen Stellen, aber es haben bereits an manchen Stellen Restaurationstätigkeiten stattgefunden. Und es ist nur rätselhaft, warum eine derart interessante Angelegenheit. Wir haben also, man kann natürlich versuchen, erstmal vielleicht mit einem Laser irgendwelche Messungen zu machen, wie tief es da runter geht, aber das ist unsinnig, weil letzten Endes ist ja so, man zielt zwar mit dem Laser nach unten und versucht dann mit Ultraschall irgendwas zu messen, aber die Schallwellen, wenn da unten ein Sand ist, das gibt keine Ergebnisse. Man kommt ja dazu nicht. Also man muss dann nach der simplen Methode greifen und ein bisschen rechnen, nimmt einfach Steine und wirft, lässt die fallen und misst dann, wann hört man den Aufschlag und kann natürlich aus der Fallzeit dann nach etlichen Wiederholungen dann schon ziemlich gut ableiten, wie tief das Ganze sein muss. Und es ist dann schon verblüffend, wenn man dann da steht, man lässt dann den Stein fallen und es dauert 3-4 Sekunden, bis das da unten ankommt. Na, das ist schon recht lang. Was glauben Sie, wie viel des Areals dort, also wie viele solcher Eingänge und so weiter gibt es dort? Und wie groß ist diese unterschiedliche Anlage? Kann man das irgendwie abschätzen? Ich meine, es gibt da Leute, die da Messungen gemacht haben und so weiter. Ja, man kann schon Abschätzungen machen. Zum einen, was die Tiefe natürlich betrifft, ein bisschen, was die Struktur betrifft. Wir haben zumindest Aufnahmen aus dem ersten Level. Wir haben dann mal ungefähr um die 30 solcher Schächte gezählt. Es geht ja auch um den Wüstensand. Bitte? Gibt es da Fotos online aus diesem Moment? Ich habe, glaube ich, Ihnen, ich müsste jetzt selber sehen, müsste eigentlich mit diesen Totenschädeln und dem Sarkophag die Schächte hier, ja, und okay, dann ist noch ein Totenschädel. Also das sind die, bei den letzten Bildern ist es dabei. Ja, also das ist und das sind also Aufnahmen aus dem ersten Level in etwa. Also das 6. und 7. Bild von oben sieht man, das ist also auch aus einem mysteriösen Video, das einmal erstellt wurde und das gesendet werden sollte, dann aber doch nicht gesendet wurde und wo auch Richard Hoagland irgendwie damit was zu tun hatte. Ich nehme an, das ist aus diesem Video, oder? Diese Bilder? Ja. Nein, die haben nichts damit zu tun. Also. Das sind aus einer Quelle, die ich jetzt nicht nennen kann, aber die nichts mit Hoagland zu tun hat. Okay, na, weil Sie... Aber es gab dann noch ein anderes Video, das also ein Fernsehbeitrag werden sollte und es nie wurde. Genau, und sich das SRI, Stanford Research Institute, glaube ich, sich dann auch davon distanziert hatte später. Das war die Florida State University. Florida State, okay. Ja. Und diese Bilder, die wir jetzt sehen, also das 6. und 7. Bild von oben, das sind also Aufnahmen innerhalb einer dieser Schächte. Genau, wenn man also in diese Schächte, wenn man sich darunter lässt, dann gibt es also seitliche Bereiche, die sich dann öffnen in so eigene Abschnitte und Abteilungen innerhalb dieses Labyrinths und dort finden sich also eben dann auch diese Sarkophage, wie hier auf dem, Sie haben ja die Schächte auf der Seite, auf der Homepage, das sind ja ist ja auch dieses Dreikammersystem zu sehen, die Kammer mit den drei Schächten. Das ist dieses große Bild, wo der letzte Schacht nochmal in so einer Nische, einer bedachten Nische sich befindet. Eine ganz gefährliche Ecke auch das Ganze. Und da geht es also wirklich richtig tief auch runter. Und ist interessant, also wenn man sich das ansieht und dann daran denkt, was für Überlieferungen es ja auch zum Teil gibt und natürlich Gerüchte, und war ja immer wieder auch mal die Rede davon, dass eben der Zugang zu diesen legendären Hallen der Aufzeichnungen, was auch immer jetzt der Einzelne darunter verstehen mag, aber dass der Zugang zu diesen heiligen Hallen der Aufzeichnungen ja durch drei Schächte erfolgen. Das heißt, das vierte Bild von oben, wenn ich das richtig verstehe, wo Sie so schreiben, also der unterirdische Raum mit den drei geheimnisvollen Schächten. Ja. Und das befindet sich jetzt wo? Das ist außerhalb, das ist also schon eine ganze Strecke weg von den Pyramiden, aber das Verrückte ist, dass diese drei Schächte im Rahmen der Messgenauigkeit, also haben wir Ergebnisse, Längendifferenzen 0,002 Bogenminuten, von anderen ganz wesentlichen und bedeutenden Schächten auf dem Gizeh-Plateau selber und mit Blick auf Sphinx, auf die Position des Sphinx, abweichen nur. Das heißt also im Rahmen der Messgenauigkeit etwa Raumbreite. Das ist also schon unglaublich, wie über diese langen, wirklich großen Strecken durch die Wüste hindurch ein Alignment geschaffen wurde, dass also diese Dinge aufeinander ausgerichtet. Na, und vor allem auch, aber bitte, warum? Ne? Also mir drängt sich da fast, als wäre das eine Art Technologie, oder wäre das eine Art Technik, die da auch untergebracht war. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, also nur aus rituellen Gründen, diese absolut genauen Ausrichtungen, wobei wir jetzt gar nicht davon reden wollen, wie die das überhaupt zustande gebracht haben. Genau. Aber das leuchtet mir einfach nicht ein. Jetzt haben wir auch genau wieder den Punkt, wie oben so unten, wie unten so oben. Wir kommen praktisch wieder dahin, dass wir sagen, ja, es muss über das Rituelle hinausgehen. Wir haben die Pyramiden, das ist ja auch immer wieder die gleiche Geschichte. Es muss über das Rituelle hinausgehen, nicht nur Begräbnisstätte, sondern Einweihungsstätte, sagen wir mal jetzt. Da kommen wir dann zu diesem Dreikammerproblem wieder in der Pyramide. War das jetzt ständiger Ideenwechsel? Hat man immer wieder mal gesagt, ach, na, jetzt bauen wir die Pyramide doch anders? Okay. Oder steckt da ein Konzept dahinter? Das müsste man fast auch diskutieren, weil es unheimlich interessant ist und wir deutliche Hinweise gefunden haben, dass es ein völlig konkret durchgeplanter Bau ist, und zwar von Anfang bis zum Schluss, und dass da nichts dem Zufall überlassen wird. Ja, so kommt es mir auch vor. Also wenn man dann sagt, es gibt da drei oder sind es vier Kammern in der großen Pyramide, weil man sich halt nicht entscheiden konnte. Nein. Und dann aber aber mit dieser einen vielleicht unentdeckten Kammer, von der auch Sahih Abbas gesprochen hat, dass sie bald entdeckt würde. Mhm. Noch ist nichts passiert, aber wer weiß. Mhm. Aber wir warten drauf. Aber das erscheint mir auch unwahrscheinlich, dass also plötzlich dann auf der einen Seite ist diese Präzision, auf der anderen Seite völlige Konzeptlosigkeit. Das glaube ich nicht, muss ich sagen. Aber was weiß man? Was weiß man? Ich meine, es ist nur mal mein persönlicher Eindruck, das passt für mich nicht zusammen. Vielleicht ein paar Dinge dazu. Es ist interessant, weil wenn man also sich diese Kammern anschaut und auch generell die wirklich komplexen Innenaufbau, also sämtliche Hohlräume, die künstlich geschaffen wurden in der Pyramide, Cheops-Pyramide, sagen wir es einfach so, dann sieht man schon an der Gesamtanlage, dass eben diese Geschichte da mit Umplanungen nicht hinhauen kann. Das heißt, fangen wir ganz unten an. Wenn man nun absteigt, das ist ja ein Schacht, der ist ein bisschen über einen Meter, also es ist auch wirklich anstrengend, das ist ja für die Öffentlichkeit auch gesperrt und es hat sicherlich jetzt zunächst noch nichts mit Geheimnissen an sich oder mit einer Vertuschung zu tun, denn es wäre wirklich für so manchen wohl gefährlich, diesen anstrengenden Abstieg oder dann auch den Aufstieg zu machen, wenn man über diesen langen Weg zig Meter hinab in geduckter Haltung und dann noch kriechend durch den letzten Waagrechtschacht, dann erst, bis man dann also in diese unterirdische Kammer kommt, die auch als die unvollendete oder unbeendete Kammer bekannt ist. Wenn wir uns das anschauen, man kann es ja auch auf dem Internet sehen, da ist ja dieses Bild, das ist, glaube ich, gleich das Jahr, es ist das erste Bild, das sehen Sie also, ja, diesen grob behauen kann man nicht sagen, aber diesen die glatte, relativ glatte Decke und darunter eben diese großen Reliefs. Also da befinden wir uns 30 Meter unter der großen Pyramide. Genau. Aha, da war ich noch nie. Das ist diese unterirdische Kammer. Ja, unglaublich. Und der Blick geht also jetzt praktisch in die Südwestecke von dem Ganzen. Also die Ostecke, die ist schon ja, ist der Boden glatt und alles glatt ausgehauen. Und dort befindet sich dann noch ein weiteres sehr rätselhaftes Element, das ist ein senkrechter Schacht, der nochmal in die Tiefe führt, wo wir also wirklich sehr merkwürdige Beobachtungen gemacht haben, die auch zeigen, dass da selbst für Archäologen Informationen geheim gehalten wird. Jetzt aber nochmal ein kurzer Blick also in die Westecke dieser Kammer mit diesem Relief. Da heißt es eben, ja gut, warum ist das alles so ein Relief, warum ist das so eine kleine Felslandschaft da innerhalb der Kammer? Ja, man ist halt nicht weitergekommen, man hat irgendwann gesagt, Schluss jetzt, wir legen die Begräbnisstätte des Pharao oder des Königs nicht dort unten, sondern wir machen das weiter oben. Und dann hätte man sich ja für die Königinkammer entschieden, also die dort zu bauen. Königinkammer ist ja jetzt auch eine Geschichte, warum die so heißt, einfach nur mit den, hängt ja mit den arabischen Begräbnisriten zusammen und Gegebenheiten. Und dann eben die Königskammer oben noch als dritte Option. Aber wenn man allein jetzt mal unten in der unterirdischen Kammer verweilt und sich dieses Relief genauer anschaut, wie würde man denn eine Kammer bauen? Das ist ja eine unheimliche Plackerei da in der Tiefe, das ganze Material, tonnenweise Kalkstein, das alles raufzuschaffen durch den engen Schacht, es gab keine andere Möglichkeit. Man wird sich die Arbeit sicher nicht noch schwerer gemacht haben. Und normalerweise ist doch davon auszugehen, dass dann das Material grob abgeschlagen wird und dann vielleicht noch am Boden weiter zertrümmert und rauftransportiert. Was wir aber hier sehen, wenn ich mir die Meißelspuren da unten angucke, an den Steinen, dann sind das wirklich ganz feine Spuren schon. Da wurde schon Gestalt gegeben, wie ein Bildhauer, der eine Skulptur schafft. Da waren wirklich schon formgebende Aspekte dabei. Das war nicht ein wildes Abbrechen und Rausbrechen und möglichst schnell die quadratische Kammer schaffen, sondern alles deutet darauf hin, eben gerade auch diese sehr engen, teils also Millimeter Abstände, Millimeter und Zentimeter Bereich liegen die Abstände, das deutet darauf hin, dass man also dem Ganzen diese Form geben wollte und dass das ein Abbild einer Unterwelt ist im Sinne einer Einweihungsstätte. Wenn man da hinabstieg, dann war das ein Einweihungsprozess. Und ich möchte jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen, aber es gibt etliche Stellen dort auch, die darauf hindeuten, dass da wirklich ein Weg angelegt ist. Und von daher hat diese Kammer ihren natürlich absolut eigenen Charakter, aber auch völlig ihre Bedeutung. Das sollte so sein. Da wurde nicht plötzlich aufgehört und das war's dann. Sondern da war Formgebung. Und zum Zweiten eben, wenn wir uns die Königinkammer nochmal anschauen. Jetzt hat die ja ein Giebeldach. Die ist ja auch übrigens für Touristen nicht zugänglich. Ist auch gesperrt, der Schacht. Sowohl der Zugangsschacht als auch die Kammer dann natürlich entsprechend selbst. Jetzt hat die ein Giebeldach. Dann hat sie eine mehrfach überkragte Nische in der Ostseite. Ja, wenn man sich umentschieden hat und sagt, gut, wir wollen jetzt doch eine andere Grabkammer schaffen. Und dann geht man halt die große Galerie, legt die an und macht oben die Königskammer. Dann ist erst einmal die Frage, warum lässt man dann so ein wesentliches Element weg? Warum baut man da oben dann ein Flachdach plötzlich hin? Warum macht man das ganz anders? So schnell wird sich wohl auch der ganze Kult ja nicht gewandelt haben. Zum Nächsten, diese berühmten Luftschächte, die von der Königinkammer ausgehen, im Süden, Nordwand, die dann 60 Meter oben diese Geheimtüren haben, was ja eine faszinierende Entdeckung der letzten Jahre war. Da gab es auch den Uponauten, oder wie der geheißen hat, oder Upoaut, und mehrere Robotererkundungen, die vielleicht heute noch kommen, ja? Mhm. Bitte. Ja. Ich habe es unterbrochen. Nein, ich hab's nur akustisch nicht ganz verstanden. Na, zu denen wir vielleicht heute noch kommen. Ja, später, auf jeden Fall. Ja. Also es ist zumindest so, dass diese Luftschächte, wie man sie nennt, Luft- oder Seelenschächte, die hätte man dann ja auch nicht mehr weitergebaut. Das war ja ein immenses Bauvorhaben. Nicht die ganze Pyramide an sich, sondern allein wenn man an diese Luftschächte, die sind ja nur 20 auf 20 Zentimeter, da konnte ja keiner reinkriechen. Und das musste ja über diese lange Strecke genau in dem Winkel und immer präziser nach oben geführt werden. Das hat den ganzen Bau aufgehalten. Und die führen ja bis über die Königskammer hinweg von unten. Warum wird das weitergebaut, wenn plötzlich die Königinkammer keine Bedeutung mehr hat? Warum in dem Moment, in dem da unten auf der Höhe der Königinkammer die große Galerie ansetzt, dann ist die Frage, warum das Ganze? Das deutet ja gleich darauf hin, dass da oben was Besonderes noch kommt. Also vor allem diese Luftschächte und auch diese Bearbeitungen unten in der unterirdischen Kammer, das sind alles Dinge, diese Beispiele, die zeigen allein schon, dass also wirklich hier ein ganz konkreter Plan dahinter ja. steht. Na, ich glaube auch, also wie Sie sagen, das Ganze ist viel zu verworren, also es ist viel zu komplex. Ich meine, sieht für mich aber nicht nach Kult aus. Und wir verstehen eben diese Kultur nicht, wir verstehen unsere Geschichte noch nicht genug, dass wir wirklich jetzt sagen könnten, warum das so passiert ist. Aber jetzt vielleicht kurz zu diesen geheimen Forschungen, die offenbar passieren und man weiß aber nicht warum, mhm. das auch geheim gehalten wird. Ich meine, man ja. kann es natürlich vermuten, weil sie unsere Geschichte umschreiben würden, diese Entdeckungen, oder weil sie es tun und daher einfach zeitverzögert oder gar nicht an die Öffentlichkeit kommen. Das SRI hat ja. also Forschungen zum Beispiel. Das SRI hat sehr interessante Verbindungen zur CIA etc. Mhm. Und Sie schreiben auch hier im Buch, ist interessant, 1995 hat man also begonnen, die Hallen der Aufzeichnungen zu suchen und gleichzeitig hat das SRI auch verkündet, dass die Menschheit in ein neues Bewusstsein hineinsteuert. Mhm. Ja, das ist natürlich, ja. Ja, was natürlich schon irgendwie zusammenhängt, also wenn man die Casey-Wahrsagungen genau erkennt, aber dennoch interessant ist für so ein Institut. Aber da gibt es ja auch sehr viele Aktivitäten, die völlig an der Öffentlichkeit vorbei passieren. Mhm. Vielleicht wollten Sie noch was fragen? Naja, ich wollte eigentlich fragen, warum hat man dann nicht eigentlich, wenn man schon einen Hohlraum unter der rechten Pranke entdeckt, warum hat man dann nicht weiter geforscht? Warum hat man nicht wirklich gebohrt, Kamera rein, Roboter, was auch immer, und um zu sehen, ob sich jetzt dort die Hallen befinden oder nicht? Ganz verworrene und verrückte Geschichte. Man hat natürlich schon gesucht, man hat natürlich Hinweise gefunden, das sind noch keine Beweise. Das macht natürlich die Sache wieder schwierig zu sagen, ja, jetzt machen wir da so ein Projekt und bohren. SRI hat auch gebohrt. Allerdings, wenn man einen Raum sucht, der 5 Meter unter der Oberfläche beginnt und man bohrt aber nur 2,5 Meter, waren es, glaube ich, dann ist es natürlich auch ein bisschen merkwürdig, warum man dann sagt, warum macht man das überhaupt, wenn man schon davon ausgeht, dass dieser Raum noch viel tiefer ist. Also es gibt innerhalb dieser ganzen Geschichte schon eine ganze Menge an Rätseln. Natürlich auch überhaupt, warum ein Institut wie das SRI sich mit diesen Dingen befasst. Vielleicht sollte man dazu nur kurz sagen, dass das SRI ist, also Stanford Research Institute, das sich 1970 also von der Stanford-Universität abgekoppelt hat und genau wie Sie sagten, diese CIA-Zusammenhänge, also geheime Gruppierungen im Hintergrund, CIA, eigene Diskussion, aber es waren ja auch dann entsprechend, kam ja doch ein bisschen was durch und die Studenten hatten sich dann auch aufgeregt, dass ihre Universität mit einem solchen geheimdienstlichen Zuträger sozusagen verbunden, verknüpft ist und so hat sich das schließlich dann auch abgespalten. 1970 dann also hat sich das Institut dann von der amerikanischen Stanford Uni abgekoppelt. 1977 wurde es dann zu SRI International und man hat ja auch diese, wie sagen, Forschungen zu Paranormalen zum Beispiel betrieben und dann ging es weiter auch. Und zwar der CIA hat also befürchtet, die Russen könnten da zu viel Vorsprung bekommen und haben sich deshalb an das Stanford Research Institute gewandt, ursprünglich 1970, weil die eben auch in diese Richtung forschten und haben das als Think Tank missbraucht oder gebraucht und irgendwann ist dann anscheinend völlig unter die Kontrolle des Geheimdienstes geraten. Sicher, es sind ja oft diese Abläufe, das findet man immer wieder. Und was die Pyramiden und diese geheimen Kammern betrifft, natürlich ging es dann auch schon recht bald los. War ja auch in den 70er Jahren, 1973, also noch also kurz nach der Abkopplung, hat dann ein Wissenschaftler des Instituts, der Lambert Dolphin, dann den Nobelpreisträger Luis Alvarez getroffen. Der hat ihm dann ein Stück Kalkmantel von der Pyramide gezeigt und Dolphin sollte anhand dieses Probematerials dann also ein geeignetes Radar entwickeln, um nach solchen geheimen Kammern auch wieder zu suchen. Und dann ging es auch. Also man hat das schon ernst genommen, nämlich. Die Edgar Casey Institution, ich glaube die heißt R, hat ja auch diese Forschungen finanziert dann. Ja, auf also jeden Fall. Es ging für das SRI. Ja bei der Sache eigentlich. Es ging zunächst einmal zwar los, 1974 und 76 zwei Kampagnen, wo also das SRI auf dem Gizeh-Plateau schon tätig war und von der National Science Foundation, NSF, bezahlt war, finanziert wurde. Und dann ging es aber weiter. 1977 hat sich dann dieser Lambert Dolphin nach Virginia Beach begeben, das heißt also in das Hauptquartier der Casey Foundation, oder Association for Research and Enlightenment, dieses R, was sie genannt hatten, ne, um dann eine finanzielle Unterstützung für sein Ägyptenprojekt auszuhandeln. Und Das war also in den Folgejahren dann schon losgegangen mit den Sondierungen des Sphinx. Und es gab dann wieder, auch in den 80ern, wieder SRI unterstützt von R, solche Untersuchungen auf dem Plateau und auch sogar etablierte Ägyptologen. Also Mark Lehner zum Beispiel, Dr. Mark genannt, oft auf dem Plateau, ist ja heute nicht mehr wegzudenken aus dieser ganzen Forschung, nicht mehr wegzudenken vom Plateau, ein hochaktiver und berühmter Ägyptologe, ganz etabliert. Und der kam 1972 wegen der Prophezeiungen von Edgar Cayce nach Ägypten. Der kam deswegen nach Ägypten, traf dann zwei Jahre später auf den Dr. Hawass, der war damals auch noch ziemlich jung, ich denke mal 27, sowas rum. Und dann hat Mark Lehner sogar mit einem Stipendium der Cayce Foundation studiert. Und er ist jetzt also ein ziemlich ranghoher Ägyptologe, oder ist also jedenfalls in diesem Bereich noch immer tätig und hat Karriere gemacht und hat aber auch sich von seinen ursprünglichen Motiven eher abgewandt, wenn ich das richtig verstehe. Auf jeden Fall, also er ist Professor am Oriental Institute und er ist 1979 bis 83 dann auch eng waren ja diese Sphinx-Untersuchungen durch dieses American Research Center in Egypt an der Sphinx, also er hat ja da unheimlich viel gemacht und hat immer mehr natürlich mit der Wissenschaft ist er verknüpft gewesen und hat sich dann natürlich auch distanziert. Er einerseits fühlt er sich natürlich schon auch der Cayce Foundation gegenüber verpflichtet, was ja wirklich kein Wunder ist. Andererseits hat sich über die Zeit, also wir wollen jetzt die Gründe vielleicht gar nicht diskutieren, aber seine Meinung zu der Sache geändert. Aber es bleibt dabei, dass natürlich die Suche immer weiter betrieben worden ist und es immer wieder auch interessante Hinweise gab, ja auch am Sphinx. Also man hat ja nur entsprechende zumindest Hinweise, dass unter der Pranke wirklich eine Kammer ist. Man hat an den Flanken des Sphinx links und rechts auch solche Hinweise auf Anomalien gefunden. Es ist nicht immer leicht, das jetzt zu differenzieren, ob das natürliche oder künstliche Hohlräume sind. Es gibt auch natürliche Kavernen im Gizeh-Plateau, auch teils sehr, sehr große. Aber hier gerade die Symmetrie spricht auch. Ja, und vor allem, dass Cayce das an derselben Stelle vorhersagt, das ist ein zu großer Zufall, finde ich. Es gibt keine Zufälle. Das wäre wirklich ein sehr, sehr großer Zufall. Ja. Und wie gesagt, es tummelt sich ja auch manches dann da rum. Also lauter so, nennen wir es mal so, sinistre Organisationen oder geheime Bünde und Gruppierungen, und natürlich auch Firmen, die also hochgeheime Aktivitäten entfalten. Wenn man jetzt mal schaut, auch dieses ich hatte es glaube ich vorhin erwähnt, dieses American Research Center in Egypt, also ARC, hat als Sponsor unter anderem in seiner Liste Bechtel, diesen unglaublichen Konzern, der also bei großen Projekten, natürlich in Geheimprojekten auch dabei war und federführend auch, das schließt sich jetzt ein bisschen an das Thema an, was wir letztes Mal hatten, ja federführend auch auf der Area 51 aktiv ist. Ja, naja, unglaublich, also es gibt dann auch Verbindungen zu Skulls and Bones, sehr lustig finde ich auch die Totenkopflager mit den Knochen und den Vergleich, den sie da in dem Buch bringen, dass ein Pharao immer mit gekreuzten Händen begraben wurde, also ja. Wenn man sich das dann vorstellt, genau, der Totenkopf mit unten den beiden Knochen, das war eine der erstaunlichsten Dinge, die ich gelesen habe. Ja, das ist ein merkwürdiger Zusammenhang. Ja, aber wir müssen jetzt noch kurz auf die Mauer zu sprechen kommen, das möchte ich auf jeden Fall. Abschließend kann man einfach nur sagen, es gibt dort sehr viele Dinge, die unentdeckt sind, wo schon also vielversprechende Indizien gefunden wurde, aber man hat dann über die Forschung nichts mehr gehört. Das haben auch Sie also quasi vor Ort gesehen. Ja. Und dann geht es noch weiter, man baut jetzt mysteriöserweise tatsächlich eine Mauer. Ich habe das von 3-4 Jahren, oder keine Ahnung, wann. Ich glaube, ja, vor drei Jahren zum ersten Mal gehört, habe ich Mails bekommen, also Gottes Willen, man baut eine Mauer um Gizeh. Und ich habe das damals auch eher seltsam gefunden und gedacht, naja, also das, ich habe es eigentlich nicht so richtig geglaubt am Anfang, aber inzwischen ist das bestätigt und Sie haben das gesehen. Was können Sie da noch schnell drüber erzählen? Ja, also es ging ja damals vielen so und es hat man gesagt, was soll das jetzt, was passiert denn da? Und es ist doch Quatsch. Und trotzdem, es ist einfach Tatsache, auch wenn man, also es ist kurios, weil es ist, wenn man als Tourist dorthin kommt, es kann sein, dass einem das entgeht, wenn man nicht im richtigen Moment in die richtige Richtung guckt, weil das sehr weitläufig ist. Das ist also, darf man sich nicht vorstellen, dass es direkt an den Pyramiden vorbeigeht. Und wenn man da jetzt nur mit dem Bus hingekarrt wird in der üblichen Tour und dann zur Cheops-Pyramide, dann rennt man vielleicht einmal um die Pyramide rum, vielleicht noch schneller, wenn man von Andenkenhändlern verfolgt wird, und dann steigt man wieder in den Bus und wird weitergefahren, vielleicht auf einen Aussichtspunkt oder so, dann macht man noch ein schönes Foto, dann sieht man vielleicht nur die Pyramiden, man konzentriert sich auch drauf und sieht gar nicht, wo da diese Mauer durchläuft. Die ist aber da und werden ganze Ortschaften auch ausgeschlossen davon. Ich glaube, da ist auch ein Bild auf der, kann das sein, auf der Page? Ja, das letzte. Das letzte Bild, genau, also wenn man auf der Bilderseite gleich verlinkt mit der Sendung, das letzte Bild dann, also da sieht man sehr schön diese Mauer da. Und dann ist natürlich die Frage, warum überhaupt? Und wir hatten damals also mit Dr. Havas auch ein ausführliches Gespräch zu der Sache in seinem Samalek Office in Kairo. Und war also zunächst, ging es schon alles überzeugend. Es ging halt darum, dass mal die Touristen sich mit den Bauwerken beschäftigen können, dass man wirklich Ruhe hat, dass man eben nicht verfolgt wird von Andenkenverkäufern, von Händlern, von ja, die Wasserverkäufer noch das Posi-Schwei und dann Kamelreiten und so weiter. Es gibt natürlich dem Ganzen auch eine Stimmung und man darf ja nicht vergessen, diese Leute leben ja nur oft am Existenzminimum und es ist einfach schwierig, da wird zu allen Mitteln gegriffen, das ist klar. Aber andererseits geht es Havas eben darum, so sagt er, durch diese Mauer eine klare Trennung zu schaffen und man soll sich in Ruhe mit den Monumenten beschaffen können, auch der ganze Müll, der ganze Dreck. Er sagt, gehen Sie mal um kurz vor vier auf das Plateau, es ist ein Zoo, es sind einfach überall sind Tiere, die Kamele unterwegs sind, es ist, überall ist Dreck, es wird Plastikmüll in die Schächte geschmissen und in die Bootsgruben und die Kamele hinterlassen dann auch natürlich ihren Dreck wiederum und das geht einfach alles nicht und das kostet ja auch und das sind also, ich glaube, er hatte damals einen Betrag von $100 pro Jahr, ist ja nicht viel genannt, um jetzt da so das zu beseitigen. $100 pro Jahr? Ja, es kam mir ein bisschen wenig vor, aber ja. Jedenfalls, es ist offenbar wirklich nicht viel. Diese Mauer kostet also, ja Millionen. Ja eben, das ist nämlich der Punkt, dass er sagt, was man dann 6 Millionen in die Mauer. Also diese Mauer, Jim, die ist, wie hoch ist die eigentlich? Die ist bis zu 7 Meter hoch. Bis zu 7 Metern? Jetzt den Zaun noch damit. Ja, Stacheldraht am Ende? Ja, also es ist dann oben nochmal ein richtiger, es ist sowieso komplexer gemacht, da sind auch noch dicke Leerrohre drin, dann ist noch eine eigene Wasserführung mit entsprechenden Schächten und so, also das Ganze ist ziemlich, da wird auch noch mehr gemacht, also in der Wüste draußen, wenn man ein bisschen weiter rausgeht, die Mauer selbst ist ja auch fertig, aber das sind noch einige umfangreiche Bauprojekte mit einer Infrastruktur und zumindest natürlich, es klingt zuerst alles plausibel, aber ich glaube schon, dass man in Ägypten billigere Möglichkeiten hätte, auch Personal ist ja nicht so teuer, dass man wirklich billigere, preiswertere Methoden hätte, das Gelände sauber zu halten und auch die, sagen wir mal, die Belästigungen runterzufahren, ja, als dass man wirklich so eine Mauer hinbaut. Und für meine Begriffe, manche denken ja auch, das Buch, was ich geschrieben habe, geht nur um die Mauer, aber das ist ja nicht der Fall. Aber es ist natürlich auch ein Aspekt, es zeigt ja auch, dass abgeschottet wird im Sinne des Wortes. Und das meiner Meinung nach Wesentliche ist ja einfach, dass man nur durch seine Mauer es schafft, wirklich komplett dicht zu machen, wenn es drauf ankommt. Und in diesem Gespräch mit Dr. Havas kam auch noch ein anderer Aspekt zum Tragen, der mich hat interessiert, wie es denn eigentlich aussieht mit dem Giza Plateau Mapping Project, das 1984 begonnen wurde. Marc Lehner auch ganz wesentlich dabei. Wir haben nur mehr 4 Minuten, also wir müssen jetzt schnell zu einem Schlusswort kommen. Oh Gott, das tut mir leid. Ja. Oh Gott, geht die Zeit schnell. Da machen wir es nur so kurz und sagen Folgendes noch, dass eben dieses Projekt aufgehalten wurde, weil ein zweites, nämlich die Untergrundradarkartierung stattfindet und dass man auch unter anderem natürliche Hohlräume sucht und dass eine Einsturzgefahr im Gizeh-Plateau besteht. Das heißt also, ich sehe jetzt 2 Dinge. Zum einen, dass man einen Grund hat, nämlich diese Einsturzgefahr, die Touristen fernzuhalten. Zweitens, die Möglichkeit, das zu tun durch die Mauer und dass man auf diese Weise zumindest vielleicht ursprünglich von temporärer Schließung sprechend, das alles dicht machen kann, um betreffende Forschungen anzustellen. Wir hatten ja unten auch unter der Pyramide in diesem senkrechten Schacht, da wird gedeckelt, wir dachten zuerst, dass tonnenweise Sand reingeschüttet wurde. Die Ausgräber, das ist ja was Verrücktes, und normalerweise sagt man ja, die graben doch Dinge aus, die schütten es doch nicht zu. Und in diesem Schacht, da führen nämlich noch Gänge weg. Und wir dachten zuerst, wie kann das sein? Die werden doch nicht tonnenweise reinschütten und dann wieder rausholen. Wir haben immer ein verändertes Level vorgefunden, bis wir festgestellt haben, da ist ein Deckel drauf und da ist Sand drauf. Und das in einem Bereich, wo nur Archäologen reinkommen. Ja. Das heißt, da wird geheim gearbeitet. Ja. Wir sind leider am Ende. Also es gibt da noch eine recht interessante Frage, dieses Bild, das man, ich weiß nicht, im Abydos Tempel, glaube ich, gefunden hat, wo man angeblich einen Apache-Helikopter sieht, etc. Ja. Auch sehr umstritten, aber vielleicht ganz kurze Stellungnahme dazu, weil das noch gefragt wurde. Glauben Sie, dass diese Bilder echt sind oder nicht? Also das Ding existiert auf jeden Fall. Ich habe es selber mehrfach gesehen, fotografiert. Das ist dort in diesem Abydos-Tempel definitiv vorhanden. Okay, weil das war, ich habe nicht oft gehört, dass es die Dinger gar nicht gibt, aber es ist schon mysteriös. Also die Ähnlichkeit ist schon sehr, sehr nahe. Vielleicht können Sie mir so ein Bild schicken. Ich habe nämlich sehr viele Gerüchte gehört, dass das gar kein echtes Bild ist. Ich kann Ihnen etwas schicken. Das wäre super, weil dann tue ich es vielleicht noch dazu rauf. Ja, die Zeit ist vorbei. Bosnien-Pyramide wollte ich noch ansprechen. Vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Also diese Pyramide, die man da in Bosnien entdeckt hat, auch ein Riesending und sehr spannend. Aber die Zeit ist wie im Flug vergangen heute. Schade natürlich. Ja, ich muss leider raus, ziemlich hart. Ich bedanke mich sehr, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben und ich hoffe, dass wir das bald wieder in Zukunft wiederholen können. Ich danke auch und sicherlich. Ja, gut, dann schönen Abend noch. Danke gleichfalls. Wiederhören. Wiederhören. Ja, das war Andreas von Rethi. Unglaublich schnell vergangen heute die Zeit und mir bleibt jetzt auch noch mehr, mich zu verabschieden.